Ja, also von meiner Kindheit, ich habe nicht so viele, also Bilder jetzt im Kopf, als Frau kann ich sagen, aber ich kann ein bisschen von, also von meiner Geschichte mit meinem Vater sagen. Deswegen möchte ich ein Busfahrerin sein, weil also mein Vater war ein Busfahrer und ich war damals mit ihm im Bus und ich war immer so neugierig, immer das Lernen oder das Wissen, wie er so ein riesiges Fahrzeug fahren kann. Und ja, da war ich immer mit ihm, weil ich immer sagen, wenn ich groß bin, ich möchte wie mein Vater sein. Und also seit ich nach Deutschland gekommen bin, dann sage ich mal, das habe ich das als Ziel gehabt. Ich möchte das machen, weil ich habe viele Chancen hier, das zu machen, mehr als in unserer Heimat. Also bei uns war ein bisschen schwer, eine Frau, also Busfahrerin zu sein oder so also in diesem Arbeitsbereich, weil es ist also männlicher Bereich, kann man sagen. Erzähl mal ein bisschen, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist. Also ich bin im Damaskus im Syrien aufgewachsen bin. Ich bin Palästinenserin, also aber im Syrien geboren. Ja, ich bin im Damaskus in eine, ja, so eine kleine Stadt, kann ich sagen, heißt Mukhayam al-Yarmouk. Ist das einfach ein Bereich von den Palästinensern dort, also im Syrien. Ja. Beschreib mal ein bisschen. Ja, kann ich sagen, war alles okay War ist. das so ein Haus wie dieses oder ganz Nee, anders? wir haben also einfach ein Haus. Also das war großes, großes Haus. Also da war auch meine Oma dort gelebt. Die ist mein Lieblingsmensch im Leben. Ja, ich bin bei die also gewachsen bin und sie hat mir viel zu viel beigebracht. Sie hat mir so stark gemacht, kann ich sagen. Also, ja, sie hat mir viel, viel, viel, viel Sachen beigebracht, wie ich stark im Leben sein konnte. Ja, Beispiel. Also, so kleine Sachen, weiß ich nicht, wie kann ich die erklären, aber sie hat mir einfach die Aufgaben gegeben, damit ich so verantwortlicher Mensch sein. Ja, wie kann ich sagen, ich bin, also ohne Mutter war ich, aber meine Oma war sie wie meine Mutter und sie hat mir alle Gefühle, was ein Kind braucht, von der Mutter. Ja, das ist bisschen für mich bisschen, Emotional. ja, sehr schwer zu erklären. Ich vermisse sie sehr, sehr, sehr. Wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten, dass wie das für dich hier die Prüfungen läuft. Also als Busfahrerin, du hast erzählt, dass du das einzige Mädchen, also die einzige Frau bist und um dich herum, sage ich mal so, unsere Landsmänner und dass sie sehr schockiert waren darüber, dass du als Frau eine Busfahrerin werden möchtest. Kannst du mir davon erzählen, so wie du dich so dabei gefühlt hast, einfach so zu hören, du bist eine Frau, du kannst keine Busfahrerin werden? Weil bei uns, in unserer Heimat, ich bin ja auch aus Syrien, bei uns ist das so schwer zu glauben, dass eine Frau einen Job machen möchte, was ein Mann macht. Beziehungsweise in unserer Heimat ist Busfahrerin gar nicht zu sehen, gar nicht zu sehen, sondern Busfahrer gibt es nur. Und du kamst, als du nach Deutschland kamst, kamst du auf die Idee, Busfahrerin zu werden durch deinen Vater. Wie war die Beziehung mit deinem Vater? Welche Verbindung hattest du so zu deinem Vater, dass du deinen Vater als deinen Vorbilder siehst? Ja, also mein Vater, ich habe viel zu viel zu erzählen zu meinem Vater. Er war für mich mein bester Freund. Also die Beziehung mit meinem Vater war sehr stark. Ja, als ich Kind war, ich war immer mit ihm, egal wo geht er hin, mit seinen Freunden sitzen, zum Frisur gehen und viele so kleine Sachen. Ich war immer dabei. War das Ja. denn möglich als Kind? kleines Mädchen mit dem Vater? Ja, vielleicht das war nicht möglich, aber also ich war alleine mit ihm und ihr versucht immer den Platz von meiner Mutter immer, also wie kann ich das sagen? Ja, der versucht immer, dass ihr mir das Gefühl geben, dass ich nicht ohne Mutter bin. Ja, da deswegen. Und ja, manchmal fühle ich mich so als Junge. Manchmal, weil ich war auch, wir waren immer als Kinder in der Straße spielen dürfen, weil war ich immer mit den Jungs, Spielzeuge spiel. Ich war immer, also Fußballbeispiel war von Jungs, aber ich war auch Fußballer mit den Jungs. Ja. Was noch, also Fahrradfahren Beispiel war auch nicht von Frauen oder nicht von Mädchen bei uns. Aber ich war auch mit den Jungs immer auf Fahrradfahren. Ehrlich gesagt, klaue ich den Fahrrad von meinen Freunden in der Straße und immer so, also rum, also ein Runde machen. Ja, also von meiner Ausbildung oder die Weiterbildung, was ich jetzt gerade mache, das war einfach mein Traum, wie ich gesagt habe. Also erster Tag in der Weiterbildung war für mich ein bisschen komisch, so komische Gefühl, dass ich alleine Frau in der Gruppe bin. Der Gruppe, die alle Männer waren und die gucken mich immer und die Frage kann ich die im Gesicht lesen. Ja, was machst du hier? Warum bist du hier? Warum willst du ein Busfahrerin sein, ist das nicht, also ist das nicht Frauenarbeit oder ist das gar nicht von den Frauen? Und ich habe die Frage direkt bekommen von einer Kollegin und hat mir gesagt, warum willst du diese Arbeit, warum warst du nicht von dem Frauenbereich gegangen, Kosmetik Beispiel oder so Verkäuferin oder egal was, also du einfach von der Frauenbereich arbeiten. Dann habe ich gesagt, also wer hat das gesagt, dass denn Busfahrer oder nur von Männern sind? Also das war ein Traum von mich und ich möchte das einfach mein Traum einfach erreichen. Ich möchte mein Ziel erreichen und will ich auch in dem Moment nicht so viel erzählen. Ja, aber sie finden, kann ich die Gesichter immer jeden Tag lesen, dass die Frage immer noch dabei mit Fragezeichen, was machst du hier? Und wenn ich eine Frage von dem Unterricht antworte oder so neugierig, was Neues zu lernen, über Technik, über Busse und so, dann die gucken immer mich so komisch. Warum hast du dieses Interesse? Oder was willst du von dieser Frage? Ja, oder wenn ich einen Kommentar von meinem Fahrlehrer bekomme oder wenn er sagt, das ist ja sehr gut oder hast du heute gut gemacht oder du fahrst heute gut, dann bekomme ich auch diese Frage im Gesicht. Also wie? Die Frauen hatten also weniger Ahnung von diesem Arbeit, aber sie wissen nicht, dass ich viel Ahnung habe und ich wollte auch noch mehr lernen, damit ich die beste Busfahrerin zu sein konnte.